Quantified Self ist für mich wie ein Blick in den digitalen Spiegel. Ich sehe den Geist in den Zahlen, Lungenfunktion, Herzschlag, Hautwiderstand, wie viele Schritte gehe ich eigentlich. Also ich messe zum Beispiel irgendwie, was ich esse. Dann mache ich noch Fotos von mir und stelle mich auf die Waage. Sleeping or for locations like Foursquare or different things like that. And then I started using apps for running. Ich track mein Laufverhalten über Runkeeper. Ich tracke so ein bisschen, wo ich mich bewege in der Stadt über Foursquare. Das Tool, was ich dafür benutze, trackt gleichzeitig mit, wie fokussiert ich mich gefühlt habe. War ich sehr abgelenkt oder habe ich einen Flow-Zustand gehabt? Es ist schon sehr interessant zu sehen, wer bin ich eigentlich? Aber der nächste Schritt kann dann sein, wer will ich sein? Es ist fast schon komisch. Ich weiß, wie viele Gigabyte Daten auf die Festplatte meines Computers passen. 500. Ich weiß auch, wie viele Pferdestärken mein Auto auf die Straße bringt. 75. Und ich weiß sogar, wie das Wetter morgen wird. Ich weiß so gut wie alles über die Welt, die mich umgibt. Aber wie es in mir drinnen aussieht, in meinem Körper, den ich jede Sekunde meines Lebens mit mir herumtrage, darüber weiß ich eigentlich nichts. Ich kenne nicht einmal meine Blutgruppe. Kennen Sie Ihre? Wie sieht es mit Ihrem Blutzuckerwert aus oder Ihrem Puls? Wie haben Sie sich am Abend des 5. Januar 2004 gefühlt? Und wie hat sich Ihr Befinden seitdem verändert? Wie wirkt sich Ihr Alltag, was Sie essen, wo Sie sich aufhalten, wie oft Sie sich bewegen, auf Ihren Blutdruck aus, auf Ihre Atmung, Ihren Schlaf oder Ihr allgemeines Glücksgefühl? All das sind Fragen, die uns doch eigentlich im höchsten Maße interessieren. Trifft das auch auf mich zu? Das Merkwürdige ist, wir produzieren all diese Daten. Unser Körper besteht gewissermaßen aus Daten. Wir haben allerdings nur ein vages Gefühl davon. Verstehen können wir unseren Körper nur begrenzt, zumindest nicht ohne Hilfsmittel. Der Wert sagt irgendwie, wie viel Luft ich praktisch in meiner Lunge habe und dann in einer Sekunde ausatmen kann. Christian Klein-Eidam schaut auf seinen Peak-Flow-Meter, wie jeden Morgen. Er misst seinen Atemfluss, Gewicht, Puls, Intelligenz. Der Berliner Bioinformatikstudent ist bekennender Selbstvermesser und gehört damit zu der wachsenden Gruppe der Quantified-Self-Bewegung, die mit Technik ihren Körper und Geist in Zahlen presst. Das Ding speichert den Wert intern und ich kann den Wert dann irgendwann in meinen Computer übertragen und mir dann auf dem Computer angucken, wie sich die Daten über die Zeit verändern. Ich habe schon gemerkt, dass meine Lungenfunktion besser wird. Und besonders habe ich mal gemerkt, dass es mal einen Tag gab, wo ich nach Warschau fahren wollte und mein Wecker ausgefallen ist. Und ich dann im Stress war, dass ich irgendwie meinen Zug nicht kriege. Und durch den Stress war mein Körper dann so in Aufregung, dass ich plötzlich mehr als doppeltes Lungenvolumen hatte. Und es dann halt an den Daten gesehen habe. Ich merke, dass halt theoretisch in meiner Lunge mehr Kapazität wäre und es halt durch psychische Dinge, wie halt beispielsweise Stress, da eine Menge passieren kann nach oben. Und halt meine Lunge praktisch nicht durch physische Dinge, also nicht genug Platz oder so beschränkt ist, sondern dass da eigentlich Potenzial ist und Potenzial ist zu verbessern. Messen, verstehen, verbessern. So könnte das Credo der Quantified Self-Anhänger lauten. Offiziell heißt es Self-Knowledge through Numbers, Selbsterkenntnis durch Zahlen. So steht es in orange leuchtenden Buchstaben auf der Webseite der Bewegung quantifiedself.com. Alle haben irgendwie Recht, schreiben irgendwie über eine Wahrheit. Aber eben über deren Wahrheit, so wie sie sie wahrnehmen. Laut einer im Mai 2011 veröffentlichten Studie des US-amerikanischen Pew Institutes und der California Healthcare Foundation hat bereits jeder vierte Internetnutzer Gewicht, Ernährung, Sportaktivitäten oder Krankheitssymptome technisch erfasst und im Netz dokumentiert. James Burke hat im November 2011 die erste europäische Konferenz zum Thema Quantified Self organisiert. Er sieht darin den Beginn eines Demokratisierungsprozesses im Gesundheitsbereich. Immer mehr Leute setzen sich mit ihrer Gesundheit auseinander und sie haben die Nase voll von Ärzten und Experten, die einem sagen, was man tun soll. Kant, der halt sagt, Du sollst halt nicht irgendwie auf irgendwelche Autoritäten vertrauen. Du sollst beispielsweise auch nicht deinem Arzt halt nach einer irgendwie fragen, was du isst, sondern du sollst halt auch selbst bestimmt eine Entscheidung treffen und nicht alles ablagern. Und jetzt haben wir halt sehr viel bessere Möglichkeiten, da selbstbestimmt zu agieren durch Technik. Quantified Self ist ja erstmal in sich nichts Neues. Also jeder Diabetiker ist seit Jahrzehnten am Logbuch führen. Was jetzt passiert ist aber, dass die Devices, die Tools, die Gadgets so viel einfacher werden, so viel kleiner werden, so viel mehr sich in unseren Alltag einfügen, dass Datenerfassung viel, viel selbstverständlicher wird. Im Idealfall muss ich gar nichts machen. Es sind die immer ausgefeilteren Smartphones, für viele längst ständige Begleiter, über die Johannes Kleske spricht. Gesellschaftlich relevante Technologietrends zu beobachten ist Teil seines Jobs. Er betreibt digitale Strategieberatung für Unternehmen, die einen Fußabdruck im Netz hinterlassen wollen. Er ist aber auch selbst interessiert daran, das Netz mit seinem Körper zu verknüpfen. Denn erst durch das Internet gewinnen die selbst erfassten Körperdaten einen wirklichen Nutzen, so Kleske. Sie werden vergleichbar. Ist es normal, dass alle erst um 2 ins Bett gehen? Ist es normal, 5 Tassen Kaffee am Tag zu trinken? Es ist ein Ding, dass ich die Daten über mich selbst sammle und daraus vielleicht Erkenntnisse ziehe, weil sie einfach schwarz auf weiß vor mir liegen. Es ist aber tatsächlich ein zweiter sehr spannender Faktor zu sehen, was ist denn eigentlich typisch für mein Umfeld oder für den Teil der Gesellschaft, in dem ich lebe. I always wondered what would happen if I was able to add video game style metrics to my real life. Now I know, thanks to the Fitbit. Fitbit, Jawbone Up, Runkeeper oder WakeMate. Die Geräte, Applikationen und Dienste für die Körpervermessung sind längst nicht mehr nur Technik-Nerd oder Hypochonder mit Netzzugang vorbehalten. Es sind schicke, Mainstream-konforme Lifestyle-Produkte, die eines suggerieren: Du kannst besser sein. Optimiere dich selbst durch Technik. How would you like to wake up refreshed and have energy throughout the day? The WakeMate is a mobile phone accessory that lets you do just that. Ein kleines Armband misst die Bewegungen im Schlaf und sendet die Daten an das Smartphone. Das weckt mich nicht zu einer festen Uhrzeit, sondern innerhalb eines Zeitfensters, in dem ich gerne aufwachen möchte. Irgendwann zwischen 7 und 7:30 zum Beispiel. Das Handy klingelt genau dann, wenn ich in einer Schlafphase bin, die mich erfrischt aufwachen lässt. Das funktioniert, naja, sagen wir mal, die Idee ist gut. Die WakeMate-Konkurrenz Jawbone Up behauptet, dasselbe zu können. Und noch mehr. Das stylisch bunte Armband überwacht nicht nur meinen Schlaf, auch tagsüber wird es ein Teil von mir. Es vibriert, wenn ich zu lange am Computer sitze und fordert mich auf, mich zu bewegen. Auch die Ernährung will eine App des gleichen Herstellers optimieren können. Ich soll jede Mahlzeit fotografieren und nach dem Essen dem Telefon mitteilen, wie ich mich fühle. So errechnet die Software einen individuellen Ernährungsplan, damit ich so schön und gesund werde wie die Männer und Frauen im Werbespot. By checking in on me after every meal, Up teaches me which foods are best for me. When I make healthy choices, I feel better. It's as simple as that. It's very wide and it depends on the hardware. Wie weit das Erfassen der eigenen Körperdaten geht, das hängt natürlich von der Hardware ab. Spezielle Sensoren können unsere Bewegungen messen. Man kann die Hautfeuchtigkeit messen, den Herzschlag, Blutdruck oder sogar Hirnwellen, wenn man so ein EEG-Messgerät aufsetzt. All das lässt sich mehr oder weniger automatisch auslesen. Außerdem kann man dann noch sogenannte weiche Daten erfassen. Gedanken und Gefühle kann man in einem digitalen Tagebuch festhalten, und das sind so die gängigsten Verfahren, um Aspekte des eigenen Verhaltens und des Körpers zu messen. Fast alle Lebensbereiche lassen sich digitalisieren. Die Technologien der Selbstvermesser ermöglichen Einblicke in den eigenen Körper, die einem normalerweise verborgen bleiben. Das Gehirn gilt dabei als Königsdisziplin des Quantified Self. Auch dafür gibt es bereits einen Markt. EEG-Headsets von Herstellern wie Emotive oder Neurosky bieten bereits ab $100 Geräte an, die Hirnwellen nicht nur sichtbar und somit erfahrbar machen. Die kopfhörergroßen Headsets versprechen auch eine Verbesserung der Konzentration und der geistigen Leistungsfähigkeit. Our brainwave visualizer lets you see how your mind is appreciating. Andreas Stadler entwickelt solche Headsets, allerdings nicht für den kommerziellen Markt. Seine EEG-Messgeräte und die dazugehörige Software gibt es als Open-Source-Bausatz, denn jeder soll sein eigenes Gehirn messen und optimieren können. Im Psychologiestudiengang, da wird dann gesagt, wenn man EEG macht, muss man jahrelang das reine Signal anschauen, das direkte EEG-Signal, und mit der Zeit bekommt man ein Gefühl dafür und sieht darin Dinge. Und ich jetzt als Hardcore-Informatik, digitaler Signalverarbeitungs-Wizard, kann das nicht verstehen. Man kann viele, viele Dinge mit den Daten machen, analysieren, Statistiken generieren, Data Mining. Da kann man natürlich zum Beispiel auf jeden Fall mal eine Fourier-Transformation machen, die ganzen Frequenzanteile rausnehmen. Das müsste man jetzt optisch zeigen. Dann gibt es da sehr schöne Visualisationen. Dann kann man halt sehr schnell sehen, ah, okay, du bist gerade 10% entspannt, 40% in einem Traumzustand und 30% konzentriert. Im Moment, wo ich dir das sage, ist schlagartig deine Konzentration auf 60 gesprungen. Aha, interessant. Welche Wörter erregen deinen Geist denn noch? Und dann das sozusagen live am Computerbildschirm zu sehen, wie das eigene Gehirn tickt, ist hochfaszinierend. Und dann bekommt man da auch ein Gefühl quasi für das Selbst. Ich kann mir auch vorstellen, dass man halt so sagt, ja, Moment, wie ist die New York Times, wie stehen meine Aktien, wie sind eigentlich gerade meine Gehirnwellen? Aha, okay, haben sich ein bisschen so verändert. Man kann einfache Algorithmen aus der Aktienanalyse zum Beispiel heranziehen, um einfach auch Gehirnwellen zu analysieren. Zum Beispiel Trendanalyse, wir haben gerade einen Regressionstag. Nächste Woche nach Arima-Prognosemodell müssen die neuronalen Netzsimulationen im System vorhersagen, wie sich mein neuronales Netz dann verändert. Und der absolut verrückteste Aspekt ist bisher jetzt, ich bin mit ein paar Leuten dabei, jetzt auch ein Gehirnwellen-soziales Netzwerk zu starten. Und das ist natürlich dann auch spannend zu sagen, wer hat eigentlich ähnliche Gehirnwellen wie ich? Und dann so eine Art Freundes-Matching. Ja, schon klar, ich stecke da eigentlich gerade den Matrix-Cyborg, stecke da in meinen Kopf rein. So, ne? Sobald das Leben in Nullen und Einsen vorliegt, kann es der Computer verwalten, Zusammenhänge herstellen und wenn möglich via Netzzugang mit anderen Körperdaten vergleichen. Aber wo liegen die Grenzen der Erfassung des Ichs? Und besteht nicht die Gefahr, dass wir unser eigenes Körpergefühl verlieren, wenn wir immer nur auf Zahlen blicken und uns nach Geräten richten, die eine Verhaltensempfehlung oder Prognose anbieten? Wilempje Friens entwickelt Konzepte und Applikationen rund um Quantified Self. Für sie ist ein technikintegriertes Leben eine Gratwanderung zwischen Selbstoptimierung und Kontrollverlust. Als ich mit Quantified Self anfing, habe ich auch eine Sleep Cycle App benutzt, die meinen Schlaf überwacht. Manchmal war ich regelrecht verärgert, als ich feststellen musste, dass ich schlecht geschlafen habe. Ich hatte mich eigentlich gar nicht so schlecht gefühlt, aber die App sagte, dass ich eine miese Nacht hatte. In der Zeit war Schlaf für mich fast schon so eine Art Wettbewerb. Und da habe ich dann gedacht, vielleicht sollte ich einfach wieder nur schlafen und dann sehen, wie ich mich fühle. In dem Fall, wenn du sagst, du bist aufgewacht und hast dich gut gefühlt, aber die App hat gesagt, dass du eigentlich nicht gut geschlafen hast, dann müsste als erstes sagen, okay, mit der App stimmt was nicht. Und das ist aber genau so eine Frage. Ich habe gerade von Douglas Rushkoff dieses Program or Be Programmed Buch gelesen, wo es genau darum geht, wir sind in einem digitalen Zeitalter und es hängt ganz stark davon ab, was unser Gefühl für die Technologie ist, beziehungsweise wie sehr wir das Gefühl haben, wir können sie verstehen, wir können sie durchschauen, wie wir auch mit ihr umgehen, beziehungsweise wie sehr sie dann uns beherrscht. Und das wäre für mich genau so ein Fall, wo wir feststellen müssen, okay, da stimmt irgendwas nicht. Und statt dass ich mich in Frage stelle, muss ich als erstes die Technologie in Frage stellen. Das ist aber eine Frage von Technologiekompetenz. Kompetenz und Kontrolle, Begriffe, die wir im Zusammenhang mit unserem Körper bisher an Experten delegiert haben. Ärzte, medizinische Ratgeber, wissenschaftliche Studien. Nun übergeben wir diese Kompetenz und Kontrolle an Technologie, die im besten Fall auf unseren Körper perfekt zugeschnittene Empfehlungen anbietet. Realistisch gesehen sind es wohl eher auf Wahrscheinlichkeiten und Datenanalysen basierende Interpretationen. Wer ist vertrauenswürdiger? Ein Arzt, der uns im Krankheitsfall kompetent untersucht und uns rät, mehr Sport zu treiben, gesünder zu essen und Stress zu vermeiden? Oder eine App auf dem Smartphone, die täglich mit Körperdaten gefüttert wird und Vergleiche aus dem Informationspool des Netzes zieht? Und es stellen sich noch mehr Fragen. Wer haftet für die Folgen, wenn es nicht der Arzt ist, der empfiehlt, sondern ein Computerprogramm? Schon heute kann man Hinweise auf Webseiten lesen, die sich vorsichtshalber aus der Verantwortung ziehen. Unser Dienst ersetzt keinen Arztbesuch, Benutzung auf eigene Gefahr sozusagen. Und wem gehören eigentlich unsere Körperdaten, wenn sie in digitaler Form im Netz liegen? Berater und Kommunikationswissenschaftler Peter Bier. Die Datenschutzimplikationen sind natürlich enorm. Wir legen da extremes Vertrauen in Firmen und Services. Und es ist unfassbar wichtig zu wissen, dass, wenn ich einer Firma Daten anvertraue, dass sie die niemals an eine Versicherung rausgeben, wenn ich da nicht zustimme. Dass sie niemals die Bewegungsdaten an eine Regierung rausgeben oder an irgendein marketinggetriebenes Unternehmen. Dass die Daten nicht in der Firma verschwinden, sondern dass ich jederzeit in einem vernünftigen Format wieder exportieren und weiterverwenden kann. Weil ansonsten bringt mir all diese Erfassung nichts. Daily Burn. Daily Burn. Daily Burn. Daily Burn. Daily Burn. Daily Burn is a game changer. Noch sind es oft kleine Unternehmen wie das Fitnessportal Daily Burn, der Zeitmanagementdienst Rescue Time oder die Medizinplattform Cure Together, den Nutzer private, sensible Körper- und Verhaltensdaten anvertrauen. Der Wunsch nach Zugriff auf Nutzerdaten endet aber nicht an den Plattformgrenzen der Quantified Self-Startups. Wer Mark Zuckerberg bei der Facebook-Entwicklerkonferenz F8 im vergangenen September genau zugehört hat, der versteht, wo unsere Daten seiner Meinung nach hin sollen. Zu Facebook natürlich. Die technische Schnittstelle dafür, die er stolz vor den Augen der Weltöffentlichkeit präsentierte, heißt Open Graph. Eine Art Andockstelle für Unternehmen, die ihre Dienste mit dem Facebook-Nutzeruniversum verknüpfen wollen. Eine suggerierte Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Auch Mark Zuckerberg ist Quantified Self-Fan und führte begeistert eine Facebook-App des Schuhherstellers Nike vor. Hier sieht man den längsten Lauf, den ich gemacht habe. Hier sind die Freunde, mit denen ich gelaufen bin. Es ist so einfach. Ich nehme mein Telefon, sage, dass ich joggen will und laufe einfach los. Der GPS-Sensor macht den Rest. Das Telefon weiß, wo ich langlaufe, wie lange ich dafür brauche, wie schnell ich bin. Das ist so cool. Und am Monatsende bekomme ich dann einen schönen Bericht, der mir alle meine Aktivitäten anzeigt. Wir gehen bei Facebook davon aus, dass Menschen jedes Jahr mehr Daten teilen wollen. Die kommenden 5 Jahre, die nächste Ära, wird von den Apps bestimmt werden und der Tiefe der Verknüpfung. Jetzt, wo eh schon jeder Teil des sozialen Netzwerks ist und die Verbindungen hergestellt sind. Ich glaube schon, dass Technologie immer näher an uns herankommt. Die ganze Idee rund um das Internet der Dinge. Aber ich glaube nicht, dass das unbedingt die Beziehung zu uns selbst verändern muss. Es gibt viele Leute, die gar nicht daran interessiert sind. 2 Freunde von mir sind zum Beispiel gar nicht bei Facebook. Und das ist fast schon Teil ihrer Identität, dass sie eben nicht dort sind. Genau so wird das auch mit der Technologie sein, die immer dichter an uns herankommt und unsere Bewegung und unser Verhalten misst. Genau deshalb interessiert mich Quantified Self. Ich will diese Beziehung zur Technologie verstehen und lernen, die Technik zu kontrollieren, anstatt dass sie, andersherum, mich kontrolliert. Ich glaube, wir gehen jetzt auf eine Zeit zu, wo wir wesentlich mehr unseren Körper analysieren werden, ihn versuchen werden, wesentlich besser zu verstehen, auch nicht nur in einem allgemeinen, sondern in einem sehr persönlichen. So, was macht mein Körper aus und wie unterscheidet sich vielleicht mein Körper von denen meiner Freunde? Wie reagiert er anders? Und dann wird es die Gegenbewegung geben, bei der wir sagen, okay, wir haben alle diese Dinge gelernt, Das ist alles super, aber ich will auch nicht irgendwie jede Entscheidung meines Tages vor meinem aktuellen Bluthochdruck und meinem Puls und was auch immer, was ich gerade irgendwie auf meinem iPhone ablesen kann über meinen Körper, mich beeinflussen lassen, werde die Dinge wieder mehr ausmachen. Der Mensch lernt allmählich, in einer lebenden Welt zu sein, einen Körper zu haben, eine individuelle und kollektive Gesundheit, die man modifizieren und einen Raum, in dem man sie optimal verteilen kann. Das schrieb der französische Philosoph und Soziologe Michel Foucault in seinem 1977 erschienenen Buch »Der Wille zum Wissen«. Rückblickend wirken seine Aussagen wie eine Vorwegnahme der Quantified Self-Bewegung, die er in gewisser Weise bereits mit dem Begriff der Technologien des Selbst beschrieb. What are you mumbling about? Darin sah er gewusste und gewollte Praktiken der Menschen, sich selber zu transformieren, sich in ihrem besonderen Sein zu modifizieren. Der noch recht junge, technisch initiierte Erkenntnisprozess der Quantified Self-Anhänger liefert Aussagen über Gesundheit und Krankheit, Charakter und Verhaltensmerkmale. Gleichzeitig verwandelt er unseren Körper aber auch in einen digital fragmentierten Gegenstand wissenschaftlicher Forschung. Und er rückt uns verstärkt in den Fokus ökonomischer Profitstrategien und politischer Regulierung. Auf einer mikropolitischen Ebene unseres Soziallebens wird das ziemlich befremdlich. Man stelle sich mal vor, man könnte die sexuelle Erregung der Leute messen, die in der Kneipe neben einem sitzen. Oder man hätte Zugriff auf Überzeugungen und Gedanken der Menschen, die so um einen herum sind. Welche Auswirkungen hätte das auf das menschliche Bedürfnis, Geheimnisse zu haben, was doch sehr wichtig ist? Und was passiert, wenn es eine detaillierte Karte unseres Körpers gäbe, und zwar im Nanobereich, im biologischen Maßstab? Klar haben diese Technologien Vorteile, aber man muss sich auch klar machen, dass sie einen riesigen Einfluss auf unsere Gesellschaft haben werden. 15 Jahren und 4 Milliarden Dollar Investitionen wurde 2003 das menschliche Genom veröffentlicht, an dem bis heute gearbeitet wird. Seitdem hat sich die Welt komplett verändert. Und keiner von ihnen weiß etwas darüber. Was wir heute machen, ist, dass wir ein Genom nehmen, 50 Kopien davon herstellen, es in 50 Basen aufhellen und diese dann parallel sequenzieren. Die Ergebnisse gießen dann in Software, setzen die Gene virtuell zusammen und können die Geschichte dahinter erzählen. Vor ein paar Jahren kostete das $100,000 pro Person, heute sind es 10.000, nächstes Jahr 1.000, das Jahr darauf 100. So schnell geht das. Einem Netz viel beachteter Vortrag von Richard Resnick auf der TEDx-Konferenz im Sommer 2011 sollte dem Publikum in Boston die Augen öffnen. Wir sind im Genzeitalter angekommen, verkündete der Unternehmer. Resnicks Firma GenomeQuest arbeitet an Software, die den Quellcode des Menschen, das Genom, digitalisiert. Die eigenen Gendaten kann man aber auch heute schon auslesen. 23andMe, 23 und ich, in Anspielung auf die 23 Chromosomenpaare des Menschen, so heißt eine US-Firma, die Genanalysen zum Dumpingpreis anbietet. Es gab sogar ein Sonderangebot über die Weihnachtsfeiertage. Wer eine Speichelprobe einschickt und $99 zahlt, der bekommt monatlich aktualisierte Analysen seiner Gene. Our best patients are our most informed patients. I looked at my 23andMe results. Peter Bier hat's ausprobiert. Du erfährst auch nicht allzu viel. Ich hab's mal getestet. Du erfährst im Prinzip nur, dass, also ich habe wahrscheinlich braune Augen. Ist gut zu wissen. Zum einen ist diese DNA-Analyse, die gibt einem tatsächlich gar nicht so viele Sachen preis, wie man denkt, weil eben der Mensch nicht nur von Genen abhängt, sondern die nur gewisse Prädispositionen quasi festlegen. Also ich weiß jetzt, ich habe bei manchen Krankheiten eine statistisch gesehen etwas höhere Chance und bei anderen eine statistisch gesehen etwas niedrigere Chance, mir diese Krankheit einzufangen. Ich würde die Frage fast umdrehen und sagen, bei all den Erkenntnissen, die wir medizinisch daraus gewinnen können, wenn wir mehr Daten zur Verfügung haben, mit denen man forschen kann, bei all den Seuchen, die dadurch vielleicht geheilt werden könnten oder sowas, mal einfach in den Raum gefragt, haben wir nicht alle eine Pflicht, unsere Daten erfassen zu lassen und die der Forschung nutzbar zu machen, wenn es nicht nur für eine Firma ist, sondern in einem geopen-sourceden Pool an Gendaten? Ich weiß es nicht, also ich kann da auch keine Antwort zu geben, aber... Schattenseite von Quantified Self ist ja dann die Pharmakonzerne, die alle Daten über einen kennen. Man kommt morgens ins Badezimmer und da steht eine Webcam, die nicht selber gebaut ist, sondern die von meiner Pharmakonzern oder von meiner Krankenkasse ist und die mich dann durchleuchtet, all meine Lungenfunktionsdaten aufnimmt, Herzschlagdaten und sagt so, Sie haben gestern wieder eine geraucht, Ihr Versicherungsplan wird gecancelt. Das sind ja sehr intime Daten. Wie sind meine körperlichen Leistungen, wie sind meine Schlafzustände, meine Traumzustände, wie sind meine Gehirnwellen nachts, wenn ich träume und so. Das sind meine Gedanken. Das soll natürlich dann nicht möglichst von kommerziellen Firmen irgendwie vermarktet werden. Ganz anderes Szenario ist gerade zum Beispiel in der Altenpflege, wenn Leute die Möglichkeit haben, statt ins Altenheim zu gehen, irgendwie 3, 4, 5 Jahre länger in ihrer Wohnung zu leben, solange sie so einen Notsensor haben, die es ja teilweise auch schon gibt, dann erlaubt es wirklich Leuten, irgendwie deutlich autonomere Leben zu führen und wesentlich freier zu leben und schöner zu leben durch Technologie. Wenn ich jetzt mir vorstelle, dass mir meine gesetzliche Krankenkasse mir so einen Sensor antackern wollte und ich müsste den tragen, im Leben nicht. Die Frage ist immer, ob ich die Entscheidung selbst fällen kann oder nicht. Technologie ermöglicht unheimlich viel und wird in Zukunft natürlich immer noch mehr ermöglichen. Die Frage ist, kann ich selbst machen? Ja, die Frage ist, wenn ich ein Kind erwarte, Fruchtwasseruntersuchung, ja oder nein, ich kann die Entscheidung zum großen Teil selbst treffen. Ja, ich habe die Freiheit, die Dinge zu wissen oder nicht. Ja, Peter hat den 23andMe-Test gemacht, ich habe ihn nicht gemacht, weil ich dachte, so, ich muss das, glaube ich, nicht wissen derzeit. Oder das kann sich auch ändern in Zukunft, aber dann habe ich die Freiheit, das zu entscheiden. Wenn ich die Freiheit habe, zu sagen, ich hole mir so ein Gerät und mache dadurch irgendwie meinem Arzt oder so das Leben leichter, dann werde ich mich da vielleicht für entscheiden oder auch nicht, je nachdem, welches Vertrauensverhältnis ich zu meinem Arzt habe, ich zu meinem Krankenkassenberater habe oder wie auch immer. Solange ich die Entscheidungsfreiheit habe, mache ich das oder mache ich das nicht, ist das alles super. Sobald es anfängt, so vorgeschrieben zu werden, sobald so zum Wohle der Bürger muss jetzt jeder, ab dann wird es ganz, ganz, ganz kritisch. Das ist der springende Punkt. Eine gesetzliche Vorschrift zum Auslesen und Offenlegen von Gen- oder Körperdaten ist jedoch gar nicht notwendig, sagt Richard Resnick. Es besteht nämlich die Möglichkeit, dass sich das von ganz alleine regelt, denn soziale Dynamiken erzeugen bereits genug Druck. Wenn all ihre Freunde bei Facebook sind und sie deshalb nicht mehr zu Feiern eingeladen werden, streichen sie dann ihren Freundeskreis oder melden sie sich einfach bei Facebook an, um mitreden zu können? Consumer applications for genomics, they will flourish. Want to see whether you're genetically compatible with your girlfriend? Genanwendungen im Endkundenbereich werden regelrecht aufblühen. Wollen Sie sehen, ob Sie genetisch kompatibel zu Ihrer Freundin sind? Genanalyse auf dem iPhone. Es gibt für alles eine App. Wollen Sie wirklich einen Präsidenten wählen, dessen Genom auf einen Herzfehler hinweist? Denken Sie mal darüber nach. Es ist 2016 und die führende Präsidentschaftskandidatin veröffentlicht nicht nur die letzten 4 Jahre ihrer Steuerunterlagen, sondern auch ihr persönliches Genom. Und sieht wirklich sehr gut aus. Und dann fordert sie im Wahlkampf ihre Gegner auf, dasselbe zu tun. Glauben Sie wirklich, das wird nicht passieren? Oder stellen Sie sich vor, mein Genom ist entschlüsselt und digital in Software eingebettet. Genauso wie das Genom meines unbekannten Verwandten. Ein Algorithmus vergleicht die Gene und zieht Verbindungen. Stellen Sie sich vor, die Software meiner Firma macht genau das. Heute. Nun fehlt nur noch eine Mitteilung an beide Personen. Wollen Sie Ihren entfernten Verwandten kennenlernen? Voilà! Willkommen zu Chromosoma LinkedIn! Voilà! Welcome to Chromosomally LinkedIn, right? These genomes, these 23 chromosomes, they. Diese Gene, diese 23 Chromosompaare sagen nichts, aber auch gar nichts über die Qualität unserer persönlichen Beziehung oder über unsere Gesellschaft aus. Zumindest noch nicht. Und wie jede neue Technologie liegt es in unserer Hand, sie für eine bessere Welt einzusetzen. Oder auch nicht. Deshalb bitte ich Sie dringend aufzuwachen und sich in die Diskussion einzumischen, um diese Revolution mitzugestalten. So I urge you all to wake up. Die Vermessung des Selbst, wie die Quantified Self-Technologie aus Menschen Datenkörper macht. Ein Feature von Christian Grasse. Es sprachen Christian Klein-Eidam, James Burke, Andreas Stadler, Johannes Kleske, Peter Bier, der Autor Willem Pieprins, Bettina Conradi, Mark Zuckerberg, Moritz Metz, Richard Resnick und Jochen Dreyer.